Nummer 3. Sie hören eine Mitteilung auf Ihrem Anrufbeantworter. Stümpfli am Apparat. Sie haben mich angerufen, aber leider hatte ich mein Handy nicht dabei. Nun spreche ich Ihnen kurz aufs Band in der Hoffnung, Sie bald zu treffen. Ja, ich vermiete die Wohnung noch. Das sind also zwei große Zimmer, Küche, Bad und ein kleiner Balkon. Es sind nur 5 Minuten zur U-Bahn und von da aus ist man sehr schnell im Zentrum der Stadt. Einkaufsmöglichkeiten gibt es hier natürlich auch, aber nur für das Allernötigste. Die Lage ist ruhig und die Miete beträgt 450 Franken, aber kalt. Heizkosten werden extra berechnet. Die weiteren Kosten für Strom und Wasser liegen bei ca. 40 bis 60 Franken monatlich.